Ein Leslie des 56. Jahrestages des Beginns der Führung der Songun-Revolution durch Genossen Kim Jong-il besichtigten die Mitglieder des Präsidiums des Politbüros des Setka der Partei der Arbeit Koreas Kim Jong-nam, Park Bong-joo und Choi Ryong-hae, weitere führende Kader der Partei und des Staates und Funktionäre des Kabinetts, der Massenorganisationen, Ministerien und zentralen Institutionen am 25. August das Revolutionsmuseum des Ministeriums für Volksstreitkräfte. Sie legten an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il im Ministerium für Volksstreitkräfte Blumensträuße nieder und verbeugten sich davor.